1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Und schon wieder ist das Wochenende vorbei und es ist Montagnacht. Ich freue mich, dass ich hier bin und ich freue mich, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir starten wie immer mit einer freien Themennacht. Also wer gerne mit mir sprechen möchte, ganz egal über was, der möge sich bitte melden. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So, die erste Anruferin heute Nacht heißt Christine und ist 26 Jahre alt. Guten Morgen, Christine. Guten Morgen, Domian. Christine, um was geht's bei dir? Um das Thema jung und vom Schicksal getroffen. Das hatten wir vorige Woche. Davor, ja, genau. Davor die Woche, ja. Ja. Inwiefern bist du da, hast du dich ja angesprochen gefühlt? Ja, auf jeden Fall. Und inwiefern? Ich habe vor 2 Monaten geheiratet. Mhm. Und an dem Tag ist mein Mann verstorben. Was ist da passiert? Ja, also wir haben geheiratet, ganz normal. Die Trauung war dann beendet. Mhm. Und wir sind dann zur Hochzeitsfeier gefahren. Und da ging es ihm dann am Abend nicht so gut. Also wir haben gefeiert. Mhm. Und dann hat er sich hingelegt für 1-2 Stunden. Mhm. Und ja, wollte dann nach 2 Stunden nach ihm gucken gehen, fragen, wie es ihm geht, ob ich ihm was bringen kann, etc. Mhm. Und dann habe ich ihn angesprochen, kam nicht zurück. Keine Atmung, kein Puls, kein gar nichts mehr. Also er war in dem Moment schon verstorben. Waren da noch Gäste im Haus? Ja, die Feier war am Laufen quasi. Und er hatte sich nur ein bisschen zurückgezogen, um sich auszuruhen. Ja, genau. Was hast du denn da gemacht in dem Moment? Das kann man ja gar nicht glauben, dass jemand verstorben ist. Man denkt doch wahrscheinlich irgendwie, ach, er ist irgendwie nur ohnmächtig geworden. Oder was hast du gemacht? Ja, ich habe meine Freundin dazu gezogen und sie hat versucht, ihn noch anzusprechen oder irgendwas. Ich habe dann weiter den Notarzt gerufen und innerhalb von einer halben Stunde waren die dann da. Und haben dann auch wirklich den Tod festgestellt. Und an was ist dein Mann gestorben? Herzinfarkt. Wie alt ist er geworden? 27. 27 Jahre alt. Hatte er vorher in irgendeiner Weise Herzprobleme, Herzkrankheiten, Vorerkrankungen? Ja, eben nicht. Er hat weder getrunken, noch geraucht, noch Drogen genommen, gar nicht. Er war kerngesund gewesen. Also er war so, wie du ihn bis zur Hochzeit erlebt hast, ein, wie du sagst, kerngesunder junger Mann. Ja. Also war nicht gewesen, gar nicht. Überhaupt nicht. Wie war die Situation da nicht? Es ist eine völlig bizarre Situation für mich. Das ist der Tag der Hochzeit. Da sind noch Hochzeitsgäste in der Wohnung oder im Haus. Und der Bräutigam stirbt oben im Zimmer. Ja. Wie hat sich das dann alles aufgelöst oder was? Wie haben die anderen Gäste reagiert? Was habt ihr alle gemacht? Ja, also dann kam ja der Krankenwagen und haben ihn dann raustransportiert. Und ich bin dann hinten in den Garten zu den Gästen zurück und habe dann den Anruf von meinem Mann versucht, schon beizubringen. Mhm. Ja, und ja, innerhalb von ein paar Minuten hat sich das dann rumgesprochen, was nun wirklich passiert war. Wie viele Gäste waren noch da? So mal um die 120. Um die 120? Das konnte wahrscheinlich doch auch keiner glauben im ersten Moment. Naja, die waren ja erstmal wie vom Donner hier. Ja, ja. Christine? Hallo? Hallo? Ach, wie wunderbar. Die Woche fängt ja toll bei uns an. Ich sehe gerade, wir haben einen kompletten Computer-Einsturz. Aber Wir machen mal ein bisschen Musik, aber ich glaube, die Kollegen sind so eifrig am Wirken, dass sich hier schon wieder etwas aufbaut. Wir warten mal ein paar Minuten. Aber hier ist, ich höre schon jemanden, hier ist Inzi. Ja, hallo. Dann bitte ich meine Regie mal, die Christine nochmal anzurufen. Das machen die Leute natürlich auch. Okay. Und dann unterhalten wir beide uns erstmal, Inzi. Ja. Okay, oh Gott, ich bin total aufgeregt. Ich muss dich erstmal nach deinem Namen fragen. Ist das ein Kosename oder ein richtiger Name? Nee, das ist ein türkischer Name. Ein türkischer Name? Ja, das bedeutet Perle. Oh, wie schön. Ja. Also Perle klingt schon schön, aber Inzi, finde ich, ist auch ein schöner Name. Ja, Inzi, genau. Ja. Oh Gott, oh Gott. So, jetzt unterhalten wir beide uns. Um was geht's denn? Und zwar, mein Leben ist gerade so dermaßen im Eimer. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich bin im vierten Monat schwanger. Ich lebe auch in einer Ehe seit, oh Gott, jetzt knapp über ein Jahr. Mhm. Und ja, eigentlich würde man ja sagen, vierter Monat schwanger, frisch verheiratet, ja, da ist man... alles super, aber ich verliere irgendwie... Also ich habe gerade im Moment das Gefühl, dass ich so meinen letzten Halt verliere, sozusagen in meinen Mann, ja. In deinem Mann? Also er entfremdet sich ziemlich stark von mir und wir streiten uns eigentlich nur noch. Hm. Und War es denn vorher, also vor einem Jahr oder als ihr euch kennengelernt habt, war es da besser? Ja, natürlich. Also da war es besser? Vor 2,5 Jahren ungefähr. Hm. Und er weiß auch alles von mir. Also ich habe auch damals... wo wir uns kennengelernt haben, da habe ich gerade erst aufgehört mit der Prostitution. Also ich habe 4 Jahre prostituiert, war ich. Ja. Und habe damit eigentlich so kein Problem gehabt. Also es war schon okay für mich. Aber Als du deinen jetzigen Mann kennengelernt hast, warst du noch Prostituierte? Ein bisschen. Also ich habe jetzt nicht mehr gearbeitet im Bordell oder so, sondern ich habe mich hat ein Freier aus dem ganzen Milieu geholt und ja. Wie, dich hat ein Freier aus dem ganzen Milieu? Verstehe ich nicht. Ja, also ich habe einen Mann kennengelernt, damals im Bordell und er hat dann auch gesagt, ja, du bist zu schade für den Beruf. Ach so, meinst du das? Und der hat dich rausgezogen aus dem Milieu? Genau. Und hat mich dann auch gut versorgt mit Geld und allem drum und dran. Warum hat er das getan? Ja. Ich denke mal, das war nicht ganz ohne Eigennutz. Welchen Eigennutz verfolgte er? Ja, er wollte mich für sich gewinnen. Mhm. Das war auch ein älterer Mann, der war ungefähr 54. Ja. Mhm. Und am Anfang war es wirklich so, dass er auch sagte, immer Freundschaft und hier und ich möchte helfen und so. Und irgendwann mal hieß es dann, ja, ich habe mehr Gefühle zu dir. Und dann verstehe. Hat er gesagt, ja, ich habe das eben nicht. Aber dann kam irgendwann dein jetziger Mann auch mit ins Spiel. Ja, genau. Das lief dann noch parallel dazu. Ah, und hast dich dann mal von dem älteren Mann getrennt? Ja, weil das wurde dann immer schlimmer. Er wurde dann auch zum Stalker und hat mich dann gestalkt. Das war schon schlimm und dann wurde da übel alles abbrechen. Aber du hast deinem Mann von deiner Vergangenheit alles erzählt, wie du gerade... Alles. Komplett, also du bist mit offenen Karten in die Ehe reingegangen. Ja. Was ist dann jetzt genau los? Beschreib es mir doch mal. Ja, und so, soll ich das sagen? Ja, wir streiten uns halt immer, vor allem wegen Geld. Wegen Geld? Wir haben sehr wenig Geld gerade im Moment und... Hat er eine Arbeit? Mhm, ja, er arbeitet als Vodafone-Vertreter, sprich er arbeitet auf Provision. Ja, das ist ein harter Job. Genau, und genau das ist es. Das hat ihn nämlich so dermaßen verändert. Und warum streitet ihr über Geld? Man könnte auch sagen, okay, wir haben halt im Moment wenig Geld und das ist nicht schön, aber wir raufen uns zusammen. Wodurch entsteht der Streit? Dass er so eine Leck mich am Arsch Einstellung hat in letzter Zeit. Auch dir gegenüber? Seit 3 Monaten geht es mir halt nicht so gut und ich kann mich um die Finanzen nicht kümmern. Und seit 3 Monaten wird keine Miete und kein Strom bezahlt. Ach so. Ja, okay, dann ist es natürlich berechtigt. Und du sagst hier, wir müssen Miete und Strom bezahlen, sonst kommen wir nicht aus dem Pott. Genau. Und ich bin schwanger und wir müssen uns ein bisschen zusammenreißen. Und alles, was er zu tun hat, ist, sich eine Snowboard-Ausrüstung zu kaufen und was so weiter und so fort. Eine Snowboard-Ausrüstung hat er sich jetzt gekauft vor 1,5 Monaten, ja. Aber wenn du ihm das dann so sagst, Mensch, wir müssen das Geld ein bisschen zusammenhalten, wie reagiert er dann? Aggressiv. Aggressiv? Ja. Was heißt aggressiv? Ja, er wirkt jetzt nicht gewalttätig, so körperlich, aber verbal. Also fängt an, mich zu beleidigen und solche Sachen. Das ist schon. Seit wann geht das jetzt so ungefähr? Also so extrem geht es jetzt seitdem wir wissen, dass ich schwanger bin. Und ich weiß es jetzt erst seit dem 25. Januar, dass ich schwanger bin. Oh, und, seitdem ist er auch so? Also so extrem, ja. Kann es sein, dass er mit der Schwangerschaft nicht zufrieden ist? Nicht das einverstanden kann, ist? Das kann, ja, also als es rauskam damals, hat er auch zu mir gesagt, ja, er fühlt sich einfach zu jung, weil er ist 23. Mhm. Und er hat dann auch immer zu mir gesagt, ja, komm, lass das Kind wegmachen und so. Aber ganz ehrlich, ich meine, das ist vielleicht meine letzte Chance, ein Kind zu bekommen. Also das ist deine letzte Chance, ein Kind zu bekommen? Ja, ja. Du bist 26? Ja, ich bin 26, aber ich habe eine Krankheit, die nennt sich Endometriose. Mhm. Das sind so kleine Wucherungen im Bauchraum und an den Eierstöcken. Ach so, und das heißt, je älter du wirst, desto geringer ist die Chance, dass du schwanger werden kannst. Eben, genau. Und nicht nur das, sondern ich habe halt auch dieses, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Restless Leg Syndrom. Sagt dir das was? Nee, sag mal. Mhm. Das ist das Syndrom der unruhigen Beine. Also sprich, ich muss starke Medikamente nehmen, darunter auch Opiate. Also unruhige Beine heißt, du zappelst mit den Beinen immer so? Genau, ich habe Schmerzen in den Beinen, also es sind so Missempfindungen. Hast du das schon immer gehabt? Ja. Ja, also von Kindheit an? Mhm, genau, also deswegen habe ich auch keinen richtigen Beruf erlernen können und das ist, ja, es belastet einen psychisch halt sehr. Hast du denn den Eindruck, dass dein Freund, dein Mann, dein Mann dich noch liebt? Er hat zu mir gestern gesagt, er weiß nicht, ob er mich noch liebt. Oh. Könnte es sein, dass jemand anderes im Spiel ist? Ja, das kann gut sein. Also ich habe vor einigen Wochen SMS von ihm gelesen. Also nicht, dass ich jetzt rumschnüffel, sondern ich habe sein Handy bekommen, damit meine SIM-Karte rein kann. Sein Handy. Und dann habe ich halt alte SMS gelesen von einer Frau. Ja, von einem Mädchen, muss man sagen, sie ist ja um einiges jünger als ich. Ja. Und das hat mich dann schon aus den Socken gehauen, was da stand. So. Was stand denn da? Ja, ich habe heute vier Aufträge geschrieben. Ich habe nur an dich gedacht und du bist mein Schutzengel und so. Bussi und ich habe dich lieb und so was. Ich weiß nicht mehr. Hast du ihn darauf angesprochen? Ja. Und was sagt er? Er meinte, das hat nichts zu bedeuten. Das ist halt nur so, man versteht sich halt. Naja. Ja, aber nicht eindeutig. Klingt so als nicht überzeugende Ausrede, ne? Na, vor allem hat er seit eineinhalb Monaten einen komischen Ausschlag zwischen den Beinen. Und er weigert sich, zum Arzt zu gehen. Ach, das auch noch? Ja. Das auch noch. Schlaft ihr denn auch miteinander noch? Nicht mehr wirklich. Das würde ich an deiner Stelle dann aber auch nicht tun. Wieso weigert er sich, zum Arzt zu gehen? Was ist das denn? Ja, ich denke mal, weil er weiß vielleicht, was es ist. Also ich meine... Aber davon wird es auch nicht besser, wenn er es nur weiß. Ja. Das. Also da ist der Verdacht, er hat eine andere und ist der Verdacht, er hat sich irgendeine Erkrankung geholt. Mhm. Mhm. Ja, also da sind ja viele. Und er hat sich gegen das Kind letztendlich ausgesprochen. Mhm. Da hängt ja nur alles schief, kann man sagen. Ja, ich meine, er hat zwar gesagt dann so am Schluss so, ja, er freut sich schon auf das Kind und so, aber... Wenn der nicht mehr zum Arzt geht, wage ich gar nicht, Folgendes zu fragen. Aber ich frage es trotzdem. Ja. Könntest du dir vorstellen, dass der mit dir zu einer Eheberatung geht? Ja, dieses habe ich ihm auch schon vorgeschlagen. Aber er meinte dann, ja, das geht ja nicht, er muss ja mal arbeiten. Also egal, was ich irgendwie vorschlage, auch wegen dem Geld jetzt zum Beispiel, dass ich gesagt habe, wir müssen unbedingt zum Amt gehen, dass wir zumindest irgendwie Hartz IV aufstocken oder Wohngeld oder so, da kam er immer, ja, geht nicht, keine Zeit, muss arbeiten. Also Klartext, so. er lässt dich komplett hängen im Moment und er sagt eine Ausrede nach der anderen. Ja, total, also. Da musst du was unternehmen. Da musst du was machen. Ich finde, es ist ja schon mal gut, dass er nicht direkt radikal gesagt hat, ich gehe nicht zu einer Eheberatung. Ist alles Quatsch. Wir werden dich gleich mal informieren, wo eine Anlaufstelle in deiner Umgebung ist. Dann wirst du einen Termin machen Und dann sagst du ihm das. Und dann sagst du ihm, wenn du nicht mitkommst, dann gehe ich da alleine hin. Und das sollst du auch tun. Ja. Weil ich finde, du musst jetzt da du musst jetzt für dich da eine Position finden. Du kannst das ja alles nicht so mitmachen. Es ist schon ein Unding, dass er nicht zum Arzt geht. Ja. Diese Ausrede finde ich auch merkwürdig bezüglich der SMS. Dann müsst ihr beide letztendlich auch richtig klären, wie das mit dem Kind nun ist und wie das alles weitergehen soll. So wie du mir den Fall schilderst und so empfindest du es ja auch, siehst du sehr schwarz, ne? Ja, und das ist das Problem, weil ich mich so fest an diese Beziehung klammer. Und ja, wie soll ich sagen, also ich habe halt in letzter Zeit auch, wenn man das so sagen, ich leide auch unter psychischen Krankheiten wie Borderline-Syndrom. Bist du denn in einer Behandlung? Ja, ich bin schon seit Jahren in Behandlung. Also ich glaube, das war das erste Mal, seitdem meine Mutter im Wachkoma gefallen ist. Also meine Mutter liegt seit 8 Jahren im Wachkoma. Ach, das, diese Belastung hast du auch noch? Ich habe eine Menge, ja. Hast du denn mit deinem Therapeuten auch mal über die Situation in deiner Ehe gesprochen? Ja, aber... Was da? Kam halt immer, ja, dann muss ich mich trennen. Aber das ist halt nicht so einfach. Dann weißt du, ich stehe da in totalem Abhängigkeitsverhältnis zu ihm und ich bin mir dessen auch total bewusst. Aber ich habe einfach nicht die Stärke dazu, zu sagen, jetzt ist Schluss, gehe oder kann ich verstehen, wenn man die Stärke nicht hat, aber schon so viel Einsicht hat, wie du es gerade gesagt hast, ich stehe in einem Abhängigkeitsverhältnis, dann müsste ja der nächste Schritt sein, dass man versucht, sich diese Stärke auf irgendeinem Wege zu holen, durch eine Unterstützung. Ich glaube, das ist unumgänglich, sonst wirst du wirklich zu einer Sklavin seiner Launen und seiner Vorstellungen. Irgendwann stößt er dich ab. Das heißt, du musst vorzeitig für dich sehen, dass du da eine Linie findest und dass du dich stabilisierst. Sonst stehst du irgendwann komplett alleine da, wenn er dich verlässt. Das heißt, du musst was für dich tun. Mir ist schon klar, welche Sorgen du hast. Und wenn dein Psychologe sagt, trennen, nur gut, das ist vielleicht der richtige Ratschlag, aber dann muss er auch dafür sorgen, dass du die Stabilität dazu kriegst. Ja. Das ist halt, ja, wie soll ich sagen, mein Mann geht noch nicht mal auf. Also, ja, wie gesagt, ich habe ja dieses Borderline und ich schneide mich. Und also, es ist aber so, dass ich meinem Mann dann schon sage, bitte helf mir, bevor ich mich schneide. Und er das teilweise wirklich, er ignoriert mich. Und er ignoriert es auch, wenn, ja. Das sind alles ganz schlimme Anzeichen, Inzi. Ganz schlimme Anzeichen von... Wo ich dir jetzt aufgrund des Gespräches nur sagen kann, du musst dein Leben in die Hand nehmen. Im Moment hat dein Mann dein Leben in der Hand. Nicht du. Ich möchte, dass du mit meinem Psychologen jetzt sprichst. Okay. Zum einen grundsätzlich und zum anderen auch nochmal wegen der Eheberatung. Ja. Aber es muss was geschehen. Du bist eine junge Frau von 26. Du hast schwere Sachen zu ertragen, durch deine Mutter zum Beispiel, auch durch deine Erkrankung. Aber dennoch musst du alle Kräfte in dir und aus dir heraus mobilisieren, dass du ein wenig eigenständig wirst, damit du ein für dich freies Leben auch vor dir hast. Ja. Liebe NC, du legst auf. Ja. Und wirst von meinem Psychologen, der Peter, heute noch. Okay. Alles Liebe wünsche ich dir. Viel Kraft und Erfolg. Dankeschön. Vielen Dank. Gerne. Auf Wiederhören. Tschüss. Danke. Tschüss. So. Kompliment an meine Kollegen in der Technik. Alles funktioniert hier wieder. Und wir machen jetzt wieder weiter mit Christine, die leider gerade weggebrochen war. Hallo, Christine. Ja, hallo. Also, du hattest mir gerade die schreckliche Geschichte erzählt, dass du vor 2 Monaten geheiratet hast und am Hochzeitstag dein junger Mann von 27 Jahren verstorben ist. Ja, richtig. Und ich glaube, die letzte Frage war gewesen, ich hatte dich gefragt, wie die Hochzeitsgesellschaft, es waren noch über 100 Leute im Haus oder im Haus, wie du gerade gesagt hast, wie die darauf reagiert haben. Ja, geschockt vom Donnergerührt, keiner hat was gesagt, keiner hat sich bewegt, gar nicht. Mhm. Wurde denn der Tod schon noch bei euch im Haus festgestellt? Ja. Also er war da schon verstorben? Ja, genau. Also die Ärzte sagen, circa eine halbe Stunde war er schon verstorben. Haben die noch Wiederbelebungsversuche unternommen? Haben sie gemacht, aber kam kein Lebenszeichen mehr. Wie lange hast du deinen Mann vorher gekannt? Also gekannt 8 Jahre und nach 4 Jahren sind wir dann zusammengekommen. Und dann haben wir dann wieder 4 Jahre waren wir dann zusammen und dann hatten wir die Hochzeit. Also hatte er mir einen Antrag gemacht. Ja, ja. Nun sind gerade erst 2 Monate vergangen von diesem Unglück, seit diesem Unglück. Wie geht es dir? Ja, ich habe auf jeden Fall noch dran zu knabbern und fange jetzt auch eine Therapie an, weil ich weiß sonst wirklich nicht, wie ich das alles so verkraften soll. Hast du das heute überhaupt schon wirklich realisiert, dass er tot ist? Ich glaube nicht. Also wirklich, in Wirklichkeit nicht. Also, ja. Ich stelle mir auch die darauf folgenden Tage dann wirklich unendlich furchtbar vor für dich. Wie hast du die nächsten Tage, nachdem er gestorben war, die Tage nach deiner Hochzeit verbracht? Ja, nur zu Hause, nur im Bett und nur am Heulen. Also ich war wirklich fertig. Das heißt, es gab 2 große Feiern, einmal die Hochzeit und dann schon bald seine Beerdigung. Ja, also nächste Woche ist die Beerdigung. Nächste Woche erst? Ja. Warum? Ja, so? Wir mussten erst sehen, dass wir einen Platz bekommen, dass das Geld zusammenkommt. Er ist verbrannt worden? Nee. Nein? Nee. Er liegt immer noch in der Halle. Seit 2 Monaten? Ja. Wie ist denn das möglich? Das habe ich ja nie gehört. Ist das überhaupt gesetzlich erlaubt? Wie kommt das? Wegen des Geldes? Wie gesagt, wir hatten ich habe dann erstmal die Verwandten, dass sie was beisteuern. Für die Beerdigung? Für die Beerdigung, für Grenze, für den Sarg und jetzt haben wir es so zusammen und vorher wollte der Bestatter das nicht machen. Er wird wahrscheinlich bei einem Bestatter liegen zurzeit. Nee, der liegt immer noch unten im Krankenhaus, in der Leichenhalle eigentlich. In einem Kühlfach? Ja. Und ich soll jetzt auch Sachen raussuchen, was er bei der Beerdigung anhaben soll. Hast du ihn denn nochmal gesehen in den letzten Wochen? Letzte Woche war ich da nochmal. Du hast ihn gesehen? Ja. Wie war denn das? Und ich habe auch gesagt, bei der Beerdigung einen offenen Sarg. Dass ihn jeder nochmal sehen kann, wer das wünscht und Ich weiß gar nicht, wie sich ein Körper verändert, wenn er 2 Monate in einem Kühlfach liegt. Du hast ihn ja jetzt gesehen. Wie sieht er denn aus? Ja, also dunkel. Also die Haut ist dunkel, ist schlaff. Und warum möchtest du, dass er mit einem offenen Sarg, dass die Trauerfeier an einem offenen Sarg stattfindet? Ja, dass sich jeder nochmal so verabschieden kann, weil meine Mutter hatte das früher gehabt, da ist ihr Vater gestorben und die hat sich den vorher nicht nochmal angeguckt. Und dann hat sie, also nachts hat sie ihn gesehen. Hat gesagt, sie hat das wohl irgendwie geträumt und da hat der, ich sag jetzt mal der Geist, hat zu ihr gesagt, ja, warum hast du dich nicht richtig nochmal verabschiedet von mir? Ja. Und das habe ich gesagt, mit einem offenen Sarg. Als du jetzt bei ihm warst, wie lange liegt das zurück? Letzte Woche. Letzte Woche Mittwoch. Warst du da in diesem Raum, wo man ihn dann ihn gestellt hat, oder ich weiß nicht, wie das geht. Warst du da alleine mit ihm? Ja. Also ich habe gesagt, ich gehe da alleine hin. Also ich war alleine in dem Raum, aber meine Freundin stand draußen. Hm. Wie lange warst du bei ihm? Na, circa eine halbe Stunde. Hast du? Ja, und habe gesagt, wie sehr ich ihn liebe und vermisse. Hast mit ihm gesprochen? Ja. Hm. Ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, dass das für manche einen ein dass man Angst hat, dann den Schritt zu tun in diese in diesen Raum, in dem du da warst, vor allen Dingen nach so langer Zeit. Wie war das für dich? Ja, eigentlich unbeschreiblich, weil ja, in dem Moment war der Kopf leer und ja, meine Beine sind eigentlich nur gelaufen. Mhm. Irgendwie war ich gar nicht. Nicht da so wirklich. Die Tatsache, dass dein Freund nach zwei Monaten, entschuldige, ich sage mal dein Freund, dein Mann, dass dein Mann nach zwei Monaten noch nicht beerdigt ist, finde ich, macht es dir doch eigentlich noch schwerer, Abschied zu nehmen, oder? Ja, auf jeden Fall. So ist das Ganze ja noch nicht abgeschlossen. Ja. Und so kann er ja auch noch nicht den Frieden finden eigentlich. Genau, genau. Also ich finde das auch wirklich eine Riesenschweinerei. Und ja. Also für euch war das unmöglich, jetzt für dich oder deine ganz nahen Verwandten ganz schnell die Beerdigungskosten aufzubringen? Ja. Und dann gibt es auch keine staatliche Hilfe? Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Was wäre denn jetzt gewesen, wenn ihr das Geld nicht zusammengekriegt hättet im Laufe der Wochen? Ja. Ich glaube, da gibt es dann schon eine Lösung, eine anonyme Beerdigung, eine ganz einfache Lösung, irgend sowas. So ist das Nötigste gemacht. Ja, genau. Und wann? Halt sein muss. Und Was hast du gerade gesagt? Wann ist jetzt genau die Beisetzung? Die Beisetzung ist nächste Woche. Mhm. Nächste Woche Dienstag. Heute in einer Woche. Ja, das ist dann ja nochmal ein gravierendes Datum. Hast du davor auch Angst? Ja, ich hoffe, weil meine Familie, seine Familie, meine Freunde und die stehen wirklich alle hinter mir. Mhm. Also wir hoffen, dass wir dann zur Ruhe kommen, einigermaßen. Habt ihr denn, ihr seid sehr junge Leute noch, da macht man das ja vielleicht nicht so, aber ich frage es trotzdem, habt ihr mal über Tod und so Themen gesprochen? Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten eigentlich oft das Thema so gehabt. Und wie hat er sich da geäußert? Ja, dass er Angst hat. Mhm. Dass er sich quält und dass er sagt, also er hat sich gewünscht, dass er am liebsten einschläft. Ohne Schmerzen, ohne Qualen. Und das ist ja jetzt auch so gekommen, aber viel, viel, viel zu früh. Ja. Hm. Wir waren 5 Stunden verheiratet. Ihr wart 5 Stunden verheiratet, ja. Hm. Und ich bin jetzt 26 verwitwet. Hm. Wie siehst du so die nächste Zeit, das nächste halbe Jahr, das nächste Jahr? Was planst du zu machen? Ja. Also darüber habe ich mir noch nicht wirklich Gedanken gemacht, weil ich wirklich keine Ahnung habe, wie es wirklich weitergehen soll. Du hast zurzeit keinen Job? Doch. Doch? Ja. Ich bin Verkäuferin. Ah ja. Und trotz deines Jobs, muss ich jetzt nochmal fragen, entschuldige, war das nicht möglich, das finanziell früher zu regeln mit der Beerdigung? Nee. Nee, eine Beerdigung ist natürlich auch sehr teuer, hast du recht. Ja, sehr, genau. Ja. Kannst du denn so deinem Beruf schon wieder nachgehen oder bist du so angeschlagen, dass du gar keine Kraft dafür hast? Also meine Chefin war so, die hat gesagt, dass er mich für ein halbes Jahr freistellt, sozusagen. Ohne sein und trotzdem aber bezahlt. Oh, das ist aber eine großzügige Chefin. Ja, für ein da halbes, danke ich nochmal. Das ist aber wirklich in unserer heutigen Zeit. Für ein halbes Jahr beurlaubt, bezahlt, beurlaubt quasi. Ja. Da kannst du aber wirklich froh sein, dass du so eine Chefin hast. Ja. Mhm. Christine, das also, tut mir... Ich bin froh drüber. Ja, das glaube ich. Das glaube ich wirklich. Sonst wären da auch noch andere Probleme auch noch, die auf dich eindrücken würden. Ja, genau. Aber wie gesagt, ich habe dir das so erzählt. Mhm. Und sie hat gesagt, ja, es ist kein Problem. Und weil ich hatte bei ihr Praktika gemacht, habe bei ihr die Ausbildung gemacht. Mhm. Ich bin jetzt seit circa 3 Jahren bin ich jetzt bei ihr im Betrieb. Ah ja. Hm. Ist das ein kleiner Betrieb? Naja, ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Firma sagen kann. Och, finde ich, wenn man so nett ist, finde ich, kann man auch mal eine Firma sagen, ja. Ja, ist eine Rewe-Handelskette. Super, super. Ganz toll, wirklich. Respekt. Respekt vor der Entscheidung. Christine, mir tut's. Das sehr, sehr, sehr, sehr leid, was dir passiert ist. Da ist das gar kein Wort für, es tut mir leid. Ich finde es ganz furchtbar. Und du hast mein ganzes Mitgefühl und ich glaube, das Mitgefühl aller Menschen, die uns jetzt zugehört haben und zuhören. Das ist ein Schicksal, da gibt es keinen Begriff für. Ja. Du wolltest was sagen? Ja, viel zu früh. Ja. Also, wie gesagt, 5 Stunden verheiratet ist, das ist keine Zeit. Das ganze Leben war eigentlich geplant. Kinder, ja, klar. Haus. Ja, klar. Alles, was man so sich wünscht und vorhat. Ja. Christine, ich möchte, dass wir dich jetzt gleich nochmal anrufen, weil du weißt ja, dass ich hier in der Sendung nur so einen bestimmten Zeitrahmen für jeden habe. Ja, na klar. Da würde ich dich bitten aufzulegen und wir werden uns gleich bei dir nochmal melden. Mhm. Ich wünsche dir von meiner Seite aus ganz, ganz viel Kraft für die ganze Zeit überhaupt, die vor dir liegt jetzt und vor allen Dingen auch für die Beerdigung nächste Woche. Ja, vielen, vielen Dank. Alles Gute von Herzen und wir melden uns gleich bei dir. Okay, alles klar. Und deine Sendung ist super. Dankeschön, sehr nett, dass du sagst, Christine. Vielen Dank, auf Wiederhören. Okay, tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere kostenfreie Nummer, unter der ihr uns erreichen könnt. Oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Ihr könnt immer schon auch, sage ich mal zwischendurch jetzt nochmal, immer ab 0 Uhr hier schon anrufen. Dann sind die Kollegen an den Telefonen und ihr könnt euch anmelden. Und wenn ihr mailt, bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer in die Mail reinzuschreiben. Und bitte verfasst die Mail relativ kurz. Dann können die Kollegen im Hintergrund schneller arbeiten. Also nicht zu ausführlich über das Thema schreiben, über das ihr gerne reden wollt. Ich bin verbunden mit Nora. Nora ist 55. Guten Morgen. Morgen, Domian. Nora, um was geht's bei dir? Ja, es geht um Folgendes. Mein Vater ist schwer krank. Ja. Da haben sie am Anfang, Ende letzten Jahres festgestellt, dass er Magenkrebs hat. Wie alt ist dein Vater? 84. 84? Mhm. Und meine Mutter ist 80 Jahre alt und hat Lungenkrebs. Mhm. Und ich habe jetzt vorgestern von meiner Mutter erfahren, dass mein Vater sich umbringen wollte. Das hat die Mutter dir erzählt? Ja. Wie wollte er sich umbringen? Der ist aus dem Haus gegangen. Das macht er eigentlich immer. Und ist dann ganz verstört nach Hause zurückgekommen und hat ihr dann erzählt, dass er sich von der Brücke werfen wollte. Aber er hat es nicht geschafft und... Ja, er sagte, er war zu schwach, er kam nicht mal mehr die Mauer hoch, also das Gelände. Hm. Ja, und am gleichen Tag ist er dann noch ins Krankenhaus selber. Und er hat ihr wohl gesagt, er will kein Pflegefall werden. Hm. Und mein Bruder war am Abend da und hat Kaffee aufgebrüht. Und hat im Mülleimer dann einen Abschiedsbrief gefunden, aber zerrissen. Mhm. Und den konnten sie auch nicht mehr lesen. Mhm. Ja, und jetzt ist das Problem eben, dass ich nicht weiß, wie ich mich verhalten soll. Ich habe keine innige Bindung zu meinen Eltern. Keine innige Bindung? Nein. Mhm. Ich. Wie kommt das? Ja, ich bin im Elternhaus groß geworden, ohne Zuneigung. Ich wusste, ich war kein Wunschkind. Mhm. Ich habe von beiden Seiten Schläge bekommen. Bist du das einzige Kind deiner Eltern? Nein, ich habe einen Bruder. Und der war ein Wunschkind? Ja, also ich bin heute nicht mal überzeugt, dass er auch ein Wunschkind war. Mhm. Und wie gesagt... Keine schöne Kindheit, geschlagen worden. Meine Eltern haben sich nur gestritten. Mhm. Und mein Bruder ist mit 14 an den Magen... jedenfalls schwer magenkrank gewesen. Mhm. Und bei mir fing das in der Ausbildung mit der Haut an. Mhm. Und dann kam meine Psyche dazu. Und das schiebe ich alles auf mein Elternhaus zurück. Unter Umständen, ja. Mhm. Und heute habe ich das Problem, ich weiß nicht, wie ich mit meinen Eltern umgehe. Ich habe zwar Mitleid, ja, aber ich kann einfach nicht so da sein für sie, wie sie mich vielleicht brauchen. Wie oft siehst du sie denn so in... Ja, in letzter Zeit öfters, weil beide, wie gesagt, oft im Krankenhaus sind. Mhm. Aber da ich ja eine... Ich bin erwerbsunfähig. Ja. Und habe eine Angststörung und gehe so gut wie nie aus dem Haus. Ach so, das kommt auch noch hinzu. Und das belastet mich jetzt so total, weil meine Mutter braucht mich, mein Vater braucht mich. Und ich weiß einfach nicht, wie es weitergeht. Was ist denn mit deinem Bruder? Kümmert der sich... Ja, in seinem Rahmen, er ist von morgens bis abends berufstätig, ist ausgelastet, hat gerade die Scheidung hinter sich. Wohnst du im gleichen Ort wie deine Eltern? Ja, ja, ja. Ich bin so circa alle 14 Tage jetzt da gewesen und helfe im Haushalt und mache die groben Arbeiten und habe dann aber mitbekommen, wie meine Eltern miteinander umgehen und das tut mir in der Seele so leid. Also die gehen schlecht miteinander um? Ja. Die gingen früher, du sagst so viel Streit, auch schlecht miteinander. Immer. Und ich habe als Kind schon gesagt, ich werde nie heiraten. Hm. Habe ich auch nicht getan. Wie sind denn deine Eltern, wie verhalten die sich denn heute, wo sie alt und krank und gebrochen sind, wie verhalten sie sich dir gegenüber denn? Also, ja, ich sag körperliche Zuwendung, Umarmung und so ist ja gar nicht. Und ich habe ja auch durch deine Sendung immer mitbekommen, jeder geht mit Liebe anders um und vielleicht lieben sie mich auf ihre Art und Weise. Aber ich kann einfach meine Kindheit nicht vergessen, die mich ja im Grunde hat. Also es gibt keine Umarmungen, aber sind sie zu dir wenigstens freundlich oder eher neutral? Das ja. Freundlich schon. Heute ist das Verhältnis doch so, dass ich, sagen wir mal, ich umarme, wenn ich komme. Mhm. Also, das schon. Hat sich das denn erst ein bisschen beruhigt oder ja in diese Richtung entwickelt, als Sie krank wurden? Oder auch schon, sagen wir mal, so vor 10, 20 Jahren? Dann war das auch distanziert, aber wir haben uns auch gesehen. Mhm. Aber immer distanziert und oberflächlich, über Gefühle gar nicht gesprochen. Und es wurde auch nie, du hast nie die Vergangenheit angesprochen, dass du so unter ihnen letztendlich gelitten hast? Nein. Ich bin ja erst seit... 2002 war ich in Therapie und da ist mir das ja selber erstmal klar geworden. Ach so, ja. Ich habe ja meine Arbeit immer wieder verloren und wollte eigentlich wieder ins Berufsleben zurück und habe aber gemerkt, es ging nicht mehr. Mhm. Ich habe es dann akzeptiert, bin jetzt erwerbsunfähig. Lebst du eigentlich alleine? Ja, ich bin ganz alleine. Mhm. Ich habe eine Beziehung mit einer Frau gehabt, 11 Jahre. Mhm. Aber ich wollte nie diese engen Kontakte und diese Bindungen. Und, was würdest du denn sagen, Nora, worin besteht genau der Konflikt, in dem du jetzt steckst? Ja, ich weiß, mein Vater wird jetzt künstlich ernährt. Der ist so schwach und eingefallen. Und ich weiß einfach nicht, er will kein Pflegefall werden. Mein Bruder hat ihm gesagt, er kann nicht einfach sich von der Brücke werfen und andere auch noch unglücklich machen. Und ich weiß einfach nicht, wie ich denen helfen kann. Weil ich persönlich kann nicht helfen, nicht pflegen. Und die Zuwendung geben, die sie vielleicht brauchen. Hm. Da stecken ja zwei Probleme drin. Einmal das Problem, dass du die Zuwendung so nicht geben kannst, wie du sie vielleicht geben würdest wollen, aber so ganz sicher bist du dir ja auch vielleicht nicht. Nein, das sind meine Eltern nun mal, ne? Genau, aber wiederum ist die Vergangenheit auch präsent. Die hat mein ganzes Leben geprägt, dass ich eben unfähig bin, eine Beziehung. Genau. Und da ist das die Problematik mit deinem Vater, der eigentlich sterben will. Ich möchte kein Pflegefall werden. Und du ihm nicht beim Sterben helfen kannst. Nein, im Grunde kann ich, auch meine Mutter, die hat Lungenkrebs. Und da kommt das Problem auch noch auf mich zu. Und es ist so verfahren, ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll, also ob ich helfen kann. Wie weit ich helfen kann. Ich habe gesagt, helfen, ja, aber ich kann nicht pflegen, ich kann nicht, das geht nicht. Und ich kriege mit, wie sie miteinander umgehen, dann kriege ich Wut auf meine Eltern. Der Vater ist ja jetzt im Krankenhaus, hast du? Der ist jetzt im Moment im Krankenhaus und jetzt wird er auch künstlich ernährt. Hat er dazu die Zustimmung gegeben zur künstlichen Ernährung? Eine Magensonde kriegt er. Ja, aber wie gesagt, ich werde heute ins Krankenhaus gehen. Und dann werde ich mit der Ärztin mal sprechen. Mhm. Aber einerseits, er wusste, dass er so erkrankt ist, wollte er sich noch operieren lassen. Dann hat man aber mir durch die Blume gesagt eben, dass es keinen Sinn mehr hat. Mhm. Und wie gesagt, er hat die größte Angst, dass er einen Pflegefall wird. Naja, deshalb meine Frage mit der künstlichen Ernährung, der Magensonne, ob das wirklich ein Wunsch von ihm ist oder ob man das einfach so über ihn... Ich denke schon, wenn er sich noch hat operieren lassen wollen, dass er sich immer noch einerseits dran klammert. Aber andererseits will er sterben. Und andererseits will er sterben. Ich verstehe das auch nicht. Ich sage, wenn er sich wirklich rad runterwerfen wollen... Wahrscheinlich ist es ein Ausdruck großer Verzweiflung und er weiß selbst gar nicht so genau, was er möchte. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich ihn jetzt darauf ansprechen soll. Weil wir eben nie über Gefühle gesprochen haben. Oder wie ich damit umgehen soll. Wenn er jetzt entlassen wird, muss meine Mutter immer Angst haben, wenn er weggeht, was passiert. Wenn er überhaupt noch die Kraft hat, wegzugehen. Wenn das, ich bezweifle es ehrlich gesagt auch. Wie hat denn übrigens deine Mutter das aufgefasst, dass er sich das Leben nehmen wollte? Ja, meine Mutter hat, wie gesagt, sie hat viel mitgemacht, Lungenkrebs und naja, andere Sachen auch noch. Und sie hat auch schon mal gesagt, sie will nicht mehr leben. Da habe ich dann gesagt, wisst ihr, was ihr uns, mein Bruder und mir, damit antut, sowas anzudrohen? Weil man kann ja nichts machen im Grunde. Ich würde an der Stelle nicht so eine Formulierung vielleicht gebrauchen. Du machst ihnen dann ja einen Vorwurf. Ja, das habe ich auch heute mir gedacht. Ich sage, Vorwürfe machen... Nein, das mach nicht. Man kann, es gibt ja sicher Entwicklungen im Alter und in Krankheitsverläufen, wo man das durchaus verstehen kann, wenn jemand sagt, ich will nicht mehr leben. Und dann sollte man das vielleicht unkommentiert lassen. Ja. Was deine grundsätzliche Problematik und Frage anbelangt, finde ich das wirklich kompliziert in dem Fall. Ja. Da sind so viele Ambivalenzen, so viele Gegensätzlichkeiten, Widersprüche und du bist so hin und her gerissen. Hinzu kommt dann auch deine eigene Erkrankung. Ja. Und dass du eben auch nicht so flexibel bist. Der Druck wächst bei mir wieder mit der Psyche. Genau. Und wie gesagt, ich helfe, wie gesagt, ich versuche es immer, aber ich merke selbst, dass der Druck bei mir auch wieder kommt. Und erwarten denn deine Eltern, dass du sie pflegen würdest? Wie meine Eltern noch einigermaßen gesund waren, habe ich immer gesagt, ich helfe gerne, soweit es mir geht, soweit ich kann. Aber ich kann nicht pflegen. Und ich habe immer gesagt, kümmert euch drum mit betreutes Wohnen. Zieht in meiner Nähe, dann kann ich auch mal eben... Aber das haben sie alles nicht gemacht. Haben sie alles nicht. Und heute, wie gesagt, kommt immer, ja, hätten wir das gewusst, aber ich kann es ja nicht mehr ändern. Und das ist eben traurig, dass die Menschen das einfach verdrängen und denken, das geht schon immer irgendwie. Und dann steht man vor der Problematik und kann gar nicht helfen. Ich glaube auch, das ist jetzt so weit entwickelt und fortgefahren, dass man natürlich da jetzt schnell nichts mehr regeln kann. Und was deine Person anbelangt, Nora, würde ich das machen, was im Rahmen deiner Möglichkeiten und Kräfte möglich ist. Und es aber auch zu akzeptieren, dass du nicht mehr machen kannst. Nein. Also zu akzeptieren, dass du eben nicht pflegen kannst. Ja. Dass du sie besuchst und dass du auch für sie da bist, das ist ja auch schon ein großer Akt von tiefer Mitmenschlichkeit, wenn sie dich so viele Jahre so schlecht behandelt haben, dass du jetzt dennoch für sie da bist. Das ist ja schon eine hohe Leistung, finde ich. Es gäbe sicher manch einer, der sich komplett abwenden würde von den Eltern und sagen würde, komm, lass die in Ruhe. Das bist du nicht. Das kannst du nicht, ja. Und wenn du sagst, ihr habt nie über Gefühle, versuch es doch mal mit deinem Vater zu sprechen, wie er die Situation jetzt empfindet im Krankenhaus und wie es weitergehen soll. Wenn man auch vielleicht über 50 Jahre nicht gesprochen hat, man kann das ja mal versuchen, ob es dann gelingt. Ja. Wenn es nicht gelingt, okay, dann zieh dich gleich wieder zurück und bedräng ihn nicht mit, vielleicht ist es ihm unangenehm, aber vielleicht ist er aufgrund der Erkrankung auch, hat sich da etwas geöffnet und es tut ihm vielleicht sogar gut, wenn er etwas aussprechen kann. Ja, versuchen wir das auf jeden Fall und ich merke dann seine Reaktion. Ich glaube ja, dass in solchen Situationen die Tatsache, da zu sein, zuzuhören und vielleicht zu sprechen mit einem so schwer kranken Menschen, schon eine große Hilfe darstellt. Ja. Auch die Tatsache, dass sie merken, dass du mitfühlend bist. Ja. Auch das glaube ich, dass das schon sehr viel ist, was du geben kannst. Mhm. Aber mach nicht mehr, als was du kannst. Ja. Und mach dir darüber dann auch keine Vorwürfe. Ich finde, die brauchst du dir nicht zu machen. Mhm. Du, mir kannst du noch so lieb sein, dass da jemand ist, der mir sagt, wie ich mich im Krankenhaus verhalten soll in Hinsicht wie es mit Pflege weitergeht oder mit Sozialdienst. Ach so, diese ganzen faktischen Sachen. Ja, gucken wir mal, ob wir dir da ein paar Informationen an die Hand geben können. Wenn mein Psychologe das nicht weiß, wissen wir aber jemanden, der dir das genau sagen kann. Das wäre ganz lieb. So machen wir das. Nora, dann legst du auf und wir melden uns gleich wieder und ich wünsche dir alles Gute. Ich danke dir, ein großes Kompliment für die Sendung. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss. Tschüss. 1.45 Uhr haben wir und 25 Sekunden. Und hier ist die Patricia, die ist 21. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Patricia, um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's eigentlich um die Trennung von meinem Freund. Den habe ich gestern, ja, beim Beischlaf mit einem Mann und einer Frau gleichzeitig in meiner Wohnung entdeckt. Ach du Lord. In deiner Wohnung? Ja, in meinem Bett. Wie, da waren, haben die Gruppensex gemacht, ein anderer Typ noch und eine Frau? Ja. Und du kamst rein, erzähl mal, wie das war. Ja, dann musst du dir vorstellen, also ich war auf einer Party und bin nach Hause gekommen und ja, wollte eigentlich, war auf der Suche, wie man dann halt ist. Also du musst wissen, wir wohnen zusammen in einer Wohnung, die läuft allerdings auf meinen Namen. Mhm. Ja, das war halt, ich wollte dann halt ins Bett gehen und will ins Bett und ja, hab die dann da so vorgefunden. Während der Kerl dann hinter ihm hing und er hing halt zwischen den Beinen der Frau und hat die Frau halt oral befriedigt und der Kerl hat ihn dann, ja, anal im Prinzip gehabt. Wusstest du, dass dein Freund bisexuelle Neigungen hat? Ja, aber nicht mehr, also nicht in diesem Umfang. Das ist das Problem. Also wir haben das auch eine Zeit lang oder ich habe es mit ihm ausgelebt. Mhm. Es ist für mich auch kein Thema. Du hast das mit ihm ausgelebt? Wie hast du es ausgelebt mit ihm? Naja, ich habe ihn halt, weil ja mit Spielzeug. Ach so, also es gab aber keine Dreier, dass ihr euch... Nein, es gab keine Dreier, das hätte ich damals schon nicht verkraftet, da er mich schon nach einem Monat das erste Mal betrogen hat. Mhm. Und wie ich dann später rausbekommen habe, noch einige Male danach mit seiner Ex-Affäre. Wie lange wart ihr denn zusammen? Über zwei Jahre. So, jetzt kommst du da rein. Du siehst ja die wirklich in einer krassen Sex-Szene verwickelt. Was hast du da gesagt? Ich habe die alle gepackt und habe sie rausgeschmissen. Ja, was macht man in so einer Situation? Ich kann mich ja schlecht daneben stellen und kann sagen, das macht die jetzt aber schön. Mhm. Ich habe gesagt, so jetzt zu, dass ihr herauskommt und du pack deine Sachen und verpiss dich, ich will dich hier nicht mehr sehen. Und habe seine Mutter angerufen. Ich sage, pass auf, dein Sohn zieht heute wieder bei dir ein. Ich habe nicht mehr die Kraft und er belügt mich und betrügt mich und er geht mich. Hat er versucht irgendwie zu sagen, ich erkläre es dir oder irgendwas? Nee, dafür ist auch nicht der Typ. Also ich glaube, er hat es einfach drauf angelegt. Er ist halt einfach so. Also er. Und ist dann auch gegangen? Er ist gegangen, genau. Ohne ein Wort des Abschieds, hat sich bis jetzt noch nicht gemeldet. Ich durfte mir dann noch von seiner Mutter, als sie ihn abgeholt hat, einen Spruch an den Kopf werfen lassen. Ich sei ja auch kein Kind von Traurigkeit. Das hat damit zu tun, dass sie mich neulich von der Arbeit abgeholt hat. Ich hatte einen Arbeitskollegen, der mir einen Ausschnitt gestarrt hat. Und ich habe zu ihm gesagt, weißt du, jetzt verpiss dich mal, weil in einer anderen Sprache versteht er es halt nicht. Und sie hat in dem Moment verstanden, ja, nicht jetzt, sondern später. Und daraufhin meinte sie, ich sei ja auch kein Kind von Traurigkeit und ich möchte mich doch bitte nicht so anstellen. Naja, das ist ja nun ziemlich das war daneben. Auch nochmal dazu nochmal wie ein Schlag halt ins Gesicht. Klar, wenn irgendwie so eine Beziehung auseinandergeht, ist es schon heftig. Zumal er hatte seine Sachen gepackt, es hat sich umgedreht und ist gegangen. Aber er hat doch wahrscheinlich jetzt immer noch Sachen in der Wohnung von sich. Ja, also du musst wissen, wir sind damals, oder beziehungsweise er war beim Bund. Und war halt nur am Wochenende zu Hause und daher hatte er halt nicht so viel Möbel. Ach so. Und der Großteil der Wohnungseinrichtung gehört mir. Also er hat jetzt hier noch ein DVD-Regal stehen, eine Vitrine, zwei Kommoden und das war's. Mehr hat er hier in der Wohnung nicht mehr. Ist das denn für dich, ist es für dich jetzt entschieden, ist es vorbei oder hätte er noch eine Chance? Nein, das ist so, ja, ich weiß nicht, wenn er jetzt zu mir kommen würde und würde zu mir sagen, du pass mal auf, ich will dich zurück, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Er hat mich in dieser Zeit, er hat mich so oft belogen und er hat mich so oft hintergangen. Ich habe ihn so oft auf einschlägigen Singlebörsen gefunden, auf gays.de und Joy Club und wie sie nicht alle heißen, diese ganzen teilweise auch SM-Seiten, das ist ja nochmal so der Oberburner, dass er meinte, ja, er steht ja auf Rollenspiele und er findet ja auch Dominas total geil und dann sage ich zu ihm, du pass mal auf, dann mache ich dir die Domina, ist ja mal nicht das Thema, weil ich ohnehin teilweise einen Hass auf ihn hatte, habe ich mir gedacht, da kannst du auch gleich mal deine Aggression ihm gegenüber keine schlechte Idee, ja, genau. Wir wären beide zufrieden. Ja, na, das ist ja das Problem. Und da meinte er, nein, das würde er nicht wollen, weil so kennt er mich ja nicht. Dass der Grundgedanke hinter dem Rollenspiel ist, in eine Rolle hineinzuschlüpfen, das ist ihm wieder mal nicht bewusst gewesen. Also, wieso hast du das denn dann, wenn er dich so oft, wie oft ist er dir, soweit du das weißt, wirklich faktisch fremdgegangen? Na, jetzt dreimal. Dreimal. Und du hast ihn erwischt auf die diversen Seiten, auf den diversen Seiten und so weiter. Also, wieso hast du es so lange mitgemacht? Ja, das ist es halt. Das ist, ich habe mir immer eingebildet, er ändert sich und das ja. Wie alt ist er? 27. Ja. Und er hat halt immer bei Mama gewohnt bis vor 2 Jahren und Mama hat auch immer schön die Hand untergehalten, wenn überhaupt irgendwas war, hat immer alles geregelt. Danach habe ich diesen Part übernommen, das Leben von ihm zu regeln. Ach so. Ich bin, also musst wissen, ich bin 21, ich bin mit 16 Jahren schon zu Hause ausgezogen. Also von dem her, ich stehe auf eigenen Beinen und ich kriege mein Leben auch gut alleine geregelt und ich musste... Wirkst auch sehr selbstbewusst. Ja, das ist aber mehr Schein als Sein. Das ist momentan wirklich... Bis vor dem Vorfall gestern Abend, bis kurz davor, wie hättest du, wenn ich dich gestern Abend gefragt hätte, bevor du das gesehen hast, wenn ich dich ja gefragt hätte, was empfindest du für deinen Freund? Was hättest du mir da geantwortet? Das hätte ich dir gar nicht sagen können. Also es ist immer was zwischen einer sehr starken Liebe gewesen, aber auch wieder Hassliebe. Also da war schon eine Irritation da. Das kann ja, man... du musst dir halt vorstellen, er brauchte diese Kontrolle. Weil sobald diese Kontrolle nicht da war, meinte er immer austicken zu müssen in dem Sinne. Also was meinst du genau mit Kontrolle? Er musste im Prinzip wissen, ich sitze ihn im Nacken und ich kontrolliere ihn. Ach so. Das musste er wissen, weil also habe ich ihn nicht kontrolliert, dann hat er sich in irgendwelchen Teletext-Chats irgendwelche Weiber gesucht, wo ich dann Nacktfotos von diesen Frauen auf seinem Telefon gefunden habe. Auf die Frage, was ihm einfällt, was das soll, meint er, ja, er möchte ja nur Bilder haben, er möchte sich ja nicht mit denen treffen und außerdem würden die aus München kommen. Und wenn ich mich dann mal dahinter geklemmt habe, habe ich dann festgestellt, dass ich hier aus dem Landkreis komme, hier ein paar Kilometer weiter rumspringen. Das sind schon mal wieder so Sachen gewesen. Dann habe ich ihn, als ich ihn das erste Mal erwischt habe, auf solchen Seiten, der hat von mir so eine geklebt gekriegt. Ja, und hat mir dann versprochen, er würde es halt nie wieder machen. Du hast ihn geschlagen. Ja, der hat von mir richtig eine geklebt gekriegt. Nicht mit der flachen Hand, sondern richtig mit der Faust. Einmal oder mehrfach? Nee, das war nur das eine Mal. Ich hätte es wahrscheinlich mehrfach machen sollen. Er steht ja schließlich auf Schläge, wa? Na gut, aber das war nun gerade kein Rollenspiel. Ja, aber es ist halt, du weißt, was ich Männern sage, wenn die mir das erzählen, dass sie das mit Frauen gemacht haben. Ja, das sage ich einer Frau genauso. Man schlägt, es sei denn in einem sexuellen Rollenspiel, okay. Ja, man schlägt halt, keinen anderen Menschen. Ich kenne das. Ich hab durch meinen Vater häusliche Gewalt erfahren. Ich weiß, wie das ist, geschlagen zu werden. Mhm. Aber es ist halt in dem Moment, du musst dir diese Situation vorstellen, du liebst jemanden einfach abgöttisch, der hat dich gerade erst betrogen gehabt. Erklärung, aber keine Akzeptierung. Ja, sicher. Und dann entdeckst du ihn halt auf solchen Einschlägen und es ist halt Stopp, Matrize. Dann frage ich dich wirklich, wieso ziehst du wirklich, oder hast du nicht schon eine Konsequenz gezogen und bist weg von diesem Mann? Den du doch gar nicht mehr groß respektieren kannst, so wie du ihn mir schilderst. Ja, das ist du schaust doch eigentlich auf den herab. Ja, es ist. Das ist doch kein Gegenpart, dem du auf Augenhöhe begegnest. Ich habe diesen Mann geliebt und ich ist halt. Okay, Hass, das ist Vergangenheit. Ich habe geliebt, aber du liebst. Ja, beziehungsweise ich liebe ihn immer noch, sonst würde mich das nicht so verletzen. Das ist die Frage, ob das immer noch Liebe ist. Ja, man ist natürlich verletzt und im Stolz gekränkt, wenn sowas passiert ist. Aber ob du jetzt ihn noch liebst, wage ich sehr zu bezweifeln. Vielleicht brauchst du so eine devote Person an deiner Seite, wie er eine dominante Person braucht an seiner Seite. Das weiß ich nicht. Also ich möchte eigentlich nicht. Ich finde, eine Beziehung ist ein Geben und Nehmen und ich möchte einfach nicht irgendjemanden haben, dem mir ständig sagen muss, wie er sein Leben gelebt hat und wie er was machen ich möchte doch schon mein Leben leben und bei uns ist es zum Beispiel so jetzt, ich habe ihn jetzt am Freitag nochmal auf Seiten gefunden gehabt und hatte ihn dann direkt angerufen. Ich sag mal, spinnst du und was stellt dir ein? Und dann sagt er, ja, er würde ja nichts machen, er sei da ja nur angemeldet und dann stand so im Profil so eine Sachen wie, er sucht den dominanten Deckel zu sich, also als Topf. Okay, jetzt wissen wir das alles, was du erzählt hast. Und wir wissen vor allen Dingen das, was gestern passiert ist. Ist das jetzt nicht eigentlich wirklich Grund genug zu sagen, adieu, auch wenn er nochmal käme, lass uns noch mal versuchen? Ja, ich glaube, das sagt mir so mein Gefühl, selbst wenn ihr euch jetzt nochmal auf eine Runde einlassen würdet, es würde über kurz oder lang wieder krachen. Ja. Eigentlich müsstest du jetzt sauber und schnell und schmerzlos einen Strich unter die Geschichte ziehen. Ja, es ist halt die Sache mit diesem schnell, sauber und schmerzlos. Also es ist halt, klar, also ich möchte jetzt nicht irgendwie schmutzige Wäsche waschen oder so und ich werde mich auch, deswegen, ich nenne auch ja keine Namen, es geht halt einfach darum, er soll da relativ sauber rauskommen. Es ist halt zum Beispiel auch schon wieder so eine Sache, die mich gestern, das sind so Sachen, die verletzen mich. Er hatte sich überall als Single angemeldet und wenn ich frage, ja, warum meldest du dich als Single an? Ja, er würde ja sowieso ein Single-Leben leben. Ja, aber das waren so eine Aussagen. Okay, okay. Aber das ist doch alles Wasser auf meine Mühlen. Geh ohne schmutzige Wäsche zu waschen. Wenn du jetzt sagst, pass auf Junge, jetzt reicht es mir, Schluss, aus, und du bist weg und du wäschst keine Wäsche, keine schmutzige Wäsche und du karrst nicht nach, stehst du verdammt gut da. Im Moment bist du im Recht. Verzettel dich doch nicht jetzt in Vorwürfen und in Streitereien und weiß ich was. Ich hab mich mit ihm jetzt auch noch nicht unterhalten. Ich habe mich mit seinen Eltern auch nicht weiter unterhalten, weil es ist halt einfach jetzt momentan so, ich habe dafür auch gar nicht die Kraft. Nein, du musst für dich nur eine Haltung finden, wenn für den Fall, dass er kommt, was du sagen wirst, je nachdem, was er vorschlägt. Das finde ich wichtig jetzt. Nicht, dass du dann anfängst rumzueiern, wenn er vor dir sitzt. Jetzt. Nein, es ist schon, wenn er wieder zurückkommt, dass ich ihm auch erzählen werde, dass er doch bitte zu seinen anderen Affären gehen soll und soll die verarschen. Aber es ist halt ganz einfach so, auch dieser Spruch, also er ist irgendwie doch sehr verletzend gewesen. Also es war gestern, ich sage, ja, wo willst du jetzt hin? Sagt er, ja, ich gehe zu meinen Eltern, aber da werde ich sowieso wahrscheinlich keine Nacht verbringen. Da werde ich wahrscheinlich sowieso immer irgendwo anders bei irgendwelchen anderen Frauen sein oder Männern. Also du bist noch zornig im Klartext. Alles das, was du mir erzählst, da sagt aber auch nichts, ich will nochmal zurück zu dem Typ. Der sagt höchstens, du bist verletzt, ich bin verletzt, ich, Patricia, bin verletzt und ich bin zornig. Ja, sicher. Was man ja auch verstehen kann. Ich wollte gerade sagen, aber ich glaube, das ist wirklich nachvollziehbar, warum ich zornig bin. Und ja, aber weißt du, Zorn schlägt immer auf den zurück, der es ist, letztendlich. Ja. Insofern, das hat meine Schwester auch schon gesagt. Ja, deswegen würde ich dir so sehr wünschen, gut, du kannst nochmal einmal richtig auf den Tisch hauen, wenn du ihn siehst, aber dann schweig und geh. Ich glaube, letztendlich ist es für dich besser. Ja, es ist halt schon wieder auch so das Thema, also alle sagen sie mir jetzt, ich soll wieder zurückkommen, also ich komme ursprünglich etwas weiter weg, also ich bin hierher gezogen, ich komme ursprünglich aus einer Stadt, die jetzt von hier aus ungefähr 150 Kilometer weit entfernt ist, und es ist halt für mich, es ist so jetzt der Punkt, alle sagen so, komm bitte wieder zurück, ich habe da meine Familie oder beziehungsweise meine Mutter. Umso besser. Ich habe da meine Freunde, aber es ist für mich auch so, meine Mutter ist mit einem Partner zusammen, der mich sowieso, der mit den Stempel Loser aufgedrückt hat. Ich bin hier damals hergezogen mit der Hoffnung, die große Liebe gefunden zu haben. Und ich weiß, wenn ich ja jetzt wieder zurückgehe, dass es wieder auf sie zurückschlägt und dass es dann heißt, deine Tochter ist wieder ein Loser. Und ja, und aber das ist kein Grund. Das ist momentan. Das muss sie als erwachsene Frau halt... Darf sie sich nicht anziehen, die allen von uns passieren, Liebeskatastrophen, das ist kein Grund. Nein, das ist alles nebensächlich. Wichtig ist, dass du gut aus der Sache rauskommst, dass du dich nicht verstrickst in irgendwelche Schlammschlachten, weil es tut dir nicht gut. Und wichtig ist zum Dritten auch, Patricia, möchte ich noch am Ende sagen, dass du auch daraus lernst, aus dieser Geschichte. Wichtig, ganz wichtig, dass du, man muss ja auch sich immer fragen, warum habe ich so reagiert, warum habe ich das so lange mitgemacht und so weiter. Dass du da gewappnet jetzt in die nächste Runde gehst. Ja, es ist halt nicht so einfach. Ich habe das alles lange mitgemacht. Ich meine, das, was klar, zum Beispiel einfach ist es auch nicht. Bei uns einen ganz großen Knacks nochmal gegeben hat. Ich hatte, bin schwanger geworden, also wir hatten sowieso selten Sex, einmal im halben Jahr, und vor einem halben Jahr bin ich dann halt schwanger geworden, habe das Kind dann in der 12. Woche verloren. Und statt er dann irgendwie mal mit mir ein bisschen mitfühlt, sagt er, naja, dann ist das halt so, ist doch scheißegal. Okay, noch ein weiterer Grund dafür zu gehen. Ja. Jetzt muss ich dich verabschieden, Patricia, weil die Sendung vorbei ist. Okay. Aber ich habe dir klar meine Meinung gesagt, mehr wüsste ich auch gar nicht zu sagen. Okay, alles Gute wünsche ich. Sehr gerne. Schöne Sendung hast du. Dankeschön, Patricia. Tschüss. Okay, tschüss. In der Technik, Malte E-Mails. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.